Gegen 16 Uhr tippte ich die letzten Sätze meiner Kundgebungsbeiträge zum 1. Mai. Herdegen nahm die Texte entgegen und redigierte sie sofort. Der Hauptartikel sollte als Aufmacher den Lokalteil eröffnen. Herdegen sagte mir, wie viel Buchstaben die Überschrift und wie viel Buchstaben die Unterzeile eines vierspaltigen Artikels haben dürften. Danach gab mir Herdegen einen Termin für den übernächsten Abend, ein Vortrag über New York im Deutsch-Amerikanischen Institut. Dann war ich für heute entlassen. Ich überlegte, ob ich Gudrun anrufen sollte, aber ich war müde, beziehungsweise ich wollte nicht reden. Obwohl ich fast 3 Stunden lang getippt hatte, fragte ich mich, was ich jetzt schreiben sollte. Ich brauchte Ruhe und Ablenkung. Zugleich sehnte ich mich danach, laufend neue Details über das ruhelose Leben der Menschen zu hören. Noch immer waren Arbeiter und ihre Frauen zu sehen. Sie ahmten ein feierliches Umherwandeln nach, das scheiterte, weil sie nur einmal im Jahr öffentlich umherwandelten. Ich sah ein Café mit scheußlichen Topfpflanzen in den Schaufenstern. Die Pflanzen lehnten auf halber Höhe gegen die Innenseiten der Fensterscheiben, so dass das Café aussah wie ein großes Aquarium, aus dem das Wasser abgelaufen war. Ich hoffte, dass das Café wegen dieser abschreckenden Dekoration nicht überfüllt sei. Aber ich täuschte mich. Zwischen Theke und Garderobenständer fand ich gerade noch einen freien Platz. Ich wollte schnell etwas essen und dann nach Hause gehen. Am Tisch neben mir saß eine komplette Familie. Ich betrachtete die Feuchtigkeit im offenen Mund der Kinder und die Trockenheit im ebenso offenen Mund ihrer Eltern. Eine Kellnerin stand an der Theke und löffelte einen Teller Suppe aus. Ich wartete, dass sie mich anblickte, aber sie sah immer nur auf das Wischtuch herunter, das neben dem Teller lag. Eine Weile schaute ich verstimmt umher, aber dann ging mir auf, dass vom Übersehenwerden ein Reiz ausging. Ich saß da und betrachtete das Getümmel, dem ich nicht angehörte, weil ich nicht bedient wurde. An beinahe jedem Tisch bewegte sich etwas Fremdes auf einen belanglosen Höhepunkt zu. Ein starker Eindruck entstand, wenn einzelne Gäste gezahlt hatten und ihren Tisch verließen. Fast jedes Mal zog dabei jemand die Tischdecke halb herunter. Eine Küchenhilfe eilte herbei und schob die verrutschte Tischdecke wieder zurecht. Kaum war sie damit fertig, erhob sich an einem anderen Tisch ein anderer Gast und verzog ebenfalls die Tischdecke. Die Küchenhilfe sprang wieder hin und brachte auch diesen Tisch in Ordnung. Am eindrucksvollsten war vermutlich, dass keiner der aufbrechenden Gäste das von ihm verursachte Missgeschick bemerkte. Ich versank in der Betrachtung der Vorgänge und nannte sie das Unaufhörliche. Sollte ich das Unaufhörliche beschreiben? Gab es das Unaufhörliche überhaupt, oder hatte ich es soeben erfunden? War es möglich, das Unaufhörliche isoliert zu beschreiben, oder war es ein Teil der Erfahrungsweise einer Romanfigur, die ich noch zu erfinden hatte? Drückte das Unaufhörliche sich selbst aus, oder war es ein Symbol für etwas anderes? Mir fiel auf, dass ich allein war. Zum ersten Mal seit der Kundgebung dachte ich wieder an Linda. Mit ihr würde ich vermutlich über das Unaufhörliche sprechen können. Die Kellnerin hatte endlich ihre Suppe gegessen, aber sie hatte mich immer noch nicht entdeckt. Obwohl ringsum viel Lärm und Unruhe war, wurde es in mir selbst immer stiller. Und wenn es längere Zeit still in mir war, begann ich zu glauben, die mir gutgesinnten Menschen hätten sich heimlich entfernt. Nach etwa 10 Minuten erhob ich mich. Ich achtete darauf, dass ich die Tischdecke nicht verzog. Unterwegs rief ich Gudrun an und verabredete mich mit ihr für den Abend. Gudrun sagte, du arbeitest zu viel. Ich ging darauf nicht ein und erzählte ihr von Herrn Angelmeier. Das Unaufhörliche erwähnte ich nicht, ich sagte nur, dass ich nicht bedient worden bin. Gudrun riet mir, ich solle mir bei einer der von den Gewerkschaften aufgestellten Gulaschkanonen einen Teller Erbsensuppe kaufen und dann 2 Stunden schlafen. Ich sagte ihr nicht, dass ich mich vom Geruch der Gulaschkanonen abgestoßen fühlte und schon den Anblick der breiigen Erbsensuppe nicht ertragen konnte. 10 Minuten später betrat ich die Wohnung der Eltern. Vater war auf der Couch hingestreckt und schlief fest. Er gab keine Reaktion von sich, als ich das Wohnzimmer betrat. Mutter reinigte mit einem Staublappen die Blätter der Zimmerlinde. Beim Verlassen des Raums ging sie zu knapp am Wohnzimmertisch vorbei und zog die Tischdecke ein Stück weiter runter. Auch sie bemerkte ihr Missgeschick nicht. Als es still geworden war, schaute ich zwischen dem schlafenden Vater und der verrutschten Tischdecke hin und her. Aus dem Unaufhörlichen war jetzt eine Bedeutung geworden, die unaufhörlich vom Tisch zum Vater hinübersprang und wieder zurück. War der Vater das Unaufhörliche, das ich endlich mit Hilfe einer verrutschten Tischdecke ausdrückte? Oder produzierte ich das Unaufhörliche in meinem Kopf oder vielleicht nur in meinem Blick? Obwohl ich schlafen wollte, ließ sich die Unruhe meiner Aufmerksamkeit nicht stillstellen. Ich setzte mich auf einen Stuhl in der Nähe des Tisches und belauschte das Unaufhörliche. Die Lagerarbeiter in der Spedition riefen mich inzwischen mit dem Nachnamen. »Weigand«, sagten sie, »hast du eine Zigarette übrig?« Oder sie sagten, »Weigand, gibst du einen aus?« Die Arbeiter erinnerten mich an einen Schmerz aus der Kindheit. Als ich ein Schulkind geworden war, nannten mich Kinder aus unserem Viertel, die mich zuvor jahrelang mit meinem Vornamen gerufen hatten, plötzlich beim Nachnamen. »Weigand, zieh ab«, sagten sie, oder »Weigand, halt die Klappe«. Vermutlich bemerkten die Arbeiter nicht, dass mich die Anrufung eines für verschwunden gehaltenen Kinderschmerzes zusammenzucken ließ. Oder sie beobachteten heimlich meinen Schreck und hatten Vergnügen daran, mich momentweise aus meiner Zurückgezogenheit herauszuholen. Der Prokurist war einer der ganz wenigen in der Firma, die auch Form hielten. Obwohl er mich de facto wie seinen Diener behandelte, sagte er gerne, »Herr Weigand, würden Sie bitte so freundlich sein?« oder »Herr Weigand, darf ich Sie bitten?« Eine Woche später gab mir Herdegen eine Eintrittskarte für ein Rockkonzert in der Stadthalle. Es spielten die Lords, die ich nicht kannte und die mich nicht interessierten. Herdegen wünschte ein Stimmungsbild, 90 Zeilen, mehr nicht. Ich wollte etwa eine Stunde lang Eindrücke notieren und dann wieder gehen. Ich kann mir heute nicht mehr erklären, warum mich die eben sich ausbreitende Rockmusik nichts anging. Vielleicht ist der Grund dafür nicht einmal schwierig, sondern im Gegenteil ganz einfach. Seit dem Rausschmiss aus dem Gymnasium hatte ich im Eiltempo erwachsen werden müssen. Es ist gut möglich, dass mir bei dieser Vergewaltigung erhebliche Teile meiner Jugend abhanden kamen. Es wäre dann außerdem gut möglich, dass ich die Vergnügungen von Jugendlichen, denen das Steckenbleiben in der Jugend erlaubt war, nicht ernst nehmen konnte. Dabei war ich im Umgang mit anderen Menschen nicht streng. Im Gegenteil, ich war offen und nachsichtig. Allerdings dachte ich streng, und strenges Denken ist die heimlichste und deswegen härteste Form der Strenge. Hunderte von Jugendlichen strömten zu den Lords. Die Stadthalle war überfüllt. Tatsächlich waren die Leute, die hier herumhopsten, nicht älter als ich. Sie warfen das Haar nach hinten, sie schrien und lachten, sie tanzten und knutschten sich und verschütteten Bier. Ich ging an der linken Wand des großen Saals entlang und entdeckte am Bühnenende einen Pressetisch, an dem nur eine Person saß und ebenfalls Bier trank, Linda. Sie ließ mich fühlen, dass auch sie sich freute. Linda war wieder nicht geschminkt und nicht herausgeputzt. Der Pressetisch stand direkt an der Wand, ein wenig außerhalb des Lärmkanals. Linda kam von der Nordseeküste. Sie sprach einen leicht friesischen Dialekt. Nach einiger Zeit hatte ich das Gefühl, dass sie sich hier in einer süddeutschen Industriestadt nicht wohlfühlte, aber ich traute mich nicht zu fragen. Wir saßen mit dem Rücken zum Lärm und sahen uns an. Beim zweiten Bier gab ich zu, dass ich in meinem Inneren Franz Kafka huldigte. Linda lächelte, als sie den Namen Kafka hörte. Es war, als hätte sie nicht sagen wollen, Kafka ist etwas für kleine Jungens. Der von ihr bevorzugte Autor war Josef Conrad, von dem ich nur wusste, dass er über verrückte Kapitäne und tödliche Südseereisen geschrieben hatte. Gelesen hatte ich noch nichts von Conrad. »Ach, diese Seefahrergeschichten«, machte ich. »Die Seefahrt ist doch nur eine Metapher«, sagte Linda. »Wie meinen Sie das?« »Ich meine es konventionell«, sagte Linda. »Eine Metapher steht für etwas anderes.« »Wofür?« »Bei Conrad ist das Meer ein Symbol für die Verschwisterung von Ehre und Pflicht«, sagte Linda. Ich staunte und trank. »Die Helden bei Conrad sind Männer, die ihre Pflichten lieben, weil sie ein ehrenhaftes Leben führen möchten«, sagte Linda. »Aber niemand kann diesen Männern sagen, was Ehre und Pflicht eigentlich sind. Deswegen wissen sie auch nicht, was ein ehrenhaftes Leben sein könnte. Sie kennen nur das Verlangen danach«, sagte Linda. Sie wollen sagen, sagte ich, Pflicht und Ehre sind nur abstrakte Größen. Genau, sagte Linda, und weil sie nur abstrakte Größen sind, kann man sie auch nicht erkennen, sondern nur fühlen, das allerdings immerzu, weil sie ohne Anfang und ohne Ende sind, wie das Meer. Ach so, meinen Sie das mit der Metapher und dem Meer, rief ich aus. Das Wichtigste kommt erst noch, sagte Linda, nämlich die Art, wie Konrad das Problem der Nichtdarstellbarkeit literarisch gelöst hat. Vorher gehe ich aber aufs Klo. Linda stellte ihr Bierglas ab und verschwand. Ich sah abwechselnd hinauf zur Bühne und dann wieder über das wogende Durcheinander von Köpfen, Haaren und Schultern. Ich hatte mir bis jetzt kaum Notizen gemacht. Ich wusste nicht, was ich über dieses Auf und Ab von Körpern, über dieses Geschüttel von Armen, Händen und Knien schreiben sollte. Ungeduldig wartete ich auf Lindas Rückkehr. Unter den Jugendlichen erkannte ich einen früheren Mitschüler. Mit gestreckten Armen und gespreizten Fingern und offenem Mund schleuderte er seinen Körper um ein Mädchen herum. Eine halbe Minute überlegte ich, ob ich den Saal durchqueren und ihn begrüßen sollte. Aber ich kam schnell wieder davon ab. Auch zwischen ihm und mir gab es ein Meer. Am rechten Rand des Saals drückte sich Linda entlang. Ich erschrak, als ich sah, wie schüchtern sie sich bewegte. Linkisch bis zur Verhaltenslosigkeit achtete sie darauf, dass sie nicht von tanzenden Paaren angerempelt wurde. Sie errötete, weil ich sie bei der Rückkehr zum Tisch anblickte. Sie griff nach ihrem Bier und sagte, »Der Ort der Handlung ist bei Konrad die Pflicht. Weil aber die Pflicht keinen festen Ort hat, verlegte Konrad den Ort der Handlung auf das Meer, in die ortlose Weite, in die pure und entsetzliche Unüberblickbarkeit.« Ich nickte. »Es war sehr klug von Konrad«, sagte Linda, »den Handlungsort aufzulösen, denn nur eine aufgelöste Pflicht kann zeigen, dass alle Pflichten endlos und formlos sind.« Meine Bewunderung für Linda war inzwischen in Stummheit übergegangen. »Man kann die Pflicht nicht fassen, man kann sie aber auch nicht aufgeben«, sagte Linda. Die Jugendlichen um uns herum taumelten vor Glück oder Überwältigung oder Erschöpfung. »Und weil die Männer bei Konrad ihre Pflicht nicht aufgeben können«, sagte Linda, »machen sie aus der Pflicht ihre Geliebte. Sie reden an das Meer hin wie an eine Frau, die niemals glauben mag, dass sie eine Geliebte geworden ist.« Der Lärm im Saal war jetzt so stark geworden, dass eine Fortsetzung des Gesprächs unmöglich geworden war. Eine Kellnerin erschien und stellte noch zwei Bier auf unserem Tisch ab. Die Gitarren und die Drums dröhnten bis unter die Decke. Die Jugendlichen hatten aufgehört zu tanzen. Sie drehten sich nur noch um sich selbst und schrien dabei. Manchmal fassten sie sich an den Händen und verloren sich gleich wieder. Ich beugte mich zu Linda hinüber und fragte, »Das ist nicht Ihr erstes Rockkonzert.« Linda lachte und saugte die Schaumkrone von ihrem Glas herunter. »Wissen Sie schon, was Sie über diesen Abend schreiben werden?« fragte ich. »So ungefähr«, sagte Linda. »Über Veranstaltungen dieser Art kann man alles erfinden.« Wir lachten. »Sollen wir gehen?« fragte Linda. 10 Minuten später verließen wir die Stadthalle. Es war noch nicht 22 Uhr und wir beschlossen, in ein Lokal zu gehen, in dem Lindas Kollegen verkehrten. In Höhe der städtischen Schulverwaltung gestand Linda, dass sie an einem Roman arbeitete. »Das heißt«, sagte sie, »ich habe noch nicht damit angefangen. Ich überlege jeden Tag, wie ich am besten in das Buch reinkomme.« »Sie wissen, wovon Sie schreiben möchten?« »Gott sei Dank«, sagte Linda. »Der Stoff ist eine Reise auf einem Frachter von Bremerhaven nach New York, die ich mir vor 2 Jahren geleistet habe. Während der ganzen Überfahrt, 12 Tage lang, bedrängte mich ein Seemann. Er wollte unbedingt mit mir schlafen, aber ich hatte keine Lust. Ich habe die Reise nur gemacht, weil ich 12 Tage lang auf einem Schiff sein und dann New York sehen wollte.« »Waren Sie völlig frei oder mussten Sie arbeiten?« »Ich habe als Steward gearbeitet, sonst wäre die Reise unbezahlbar gewesen.« »Was ist ein Steward?« »Küchenpersonal«, sagte Linda. »Ich habe die Mannschaft bedient, morgens und abends. Der Seemann hat geglaubt, weil ich ihm morgens den Kaffee und abends die Suppe hinstelle, könnte er mich auch nachts in seine Koje ziehen.« »Und dann? In New York?« »New York war am schlimmsten«, sagte Linda. »Ich konnte dem Kerl nicht ausweichen. Für New York hatte ich nur 3 Tage Zeit, dann fuhr der Dampfer wieder zurück. Auch an diesen 3 Tagen lief er mir hinterher. Er wollte mit mir in ein Hotel gehen. Ich traute mich nicht, ihm einfach davonzulaufen, weil ich mich in New York absolut nicht auskannte. Ein bisschen war ich sogar froh, dass ein Mann mit mir war, weil ich oft Angst hatte. Leider hat er das bemerkt und völlig falsch ausgelegt. Und die Rückfahrt, wie war die? Unerträglich, sagte Linda. Je länger die Jagd dauerte, desto weniger konnte er fassen, dass nichts klappte. Am Ende hat er mich einfach angefasst. In der Küche. Ich hatte gerade eine Pfanne in der Hand, die habe ich ihm auf den Kopf geschlagen. Diesen Roman müssen Sie sofort schreiben, sagte ich. Und womit soll ich anfangen? Mit der Pfanne, sagte ich und lachte. Nein, mit der Arbeit als Küchenhilfe. Nein, mit New York. Nein, mit dem Kerl, dass Sie ihn nicht mochten. Nein, fangen Sie mit Ihrer Mutter an. Mit meiner Mutter? Sie war doch bestimmt dagegen, dass Sie die Reise machten. Das ist wahr, sagte Linda. Den Rest des Weges schwiegen wir. Das Lokal hieß Zum grünen Baum und lag am Nordrand der Innenstadt. Es war eine einfache Bierwirtschaft mit hohen, nikotinbraunen Wänden. Es war überfüllt. Sogar in den beiden dunklen Ecken saßen Menschen an kleinen Tischen und redeten unablässig. Links zog sich eine Theke hin, der es kaum einen freien Platz gab. Linda bewegte sich auf einen Mann zu, ich dicht hinter ihr, der zwischen 40 und 50 Jahre alt war und den ich bei einem Termin schon einmal gesehen hatte. Er trug einen einreihigen Anzug, dessen dunkelbraune Farbe zu den Wänden des Lokals passte. Er hatte einen kleinen, fast schmalen Kopf und rauchte Orientzigaretten. Er hieß Kaltenmeier, Wolfgang Kaltenmeier. Linda stellte mich vor, Kaltenmeier wandte sich mir zu und bestellte ein Bier für mich. »Herr Kaltenmeier schreibt an einem Schelmenroman«, sagte Linda zu mir. »Musst du gleich alles verraten«, scherzte Kaltenmeier und hob sein Glas. Ich wusste damals nicht, was ein Schelmenroman ist, aber das war im Augenblick nicht wichtig. Zum zweiten Mal an diesem Abend traf ich auf einen Menschen, der an einem Roman arbeitete. Es entstand dadurch das Gefühl, an einer beträchtlichen Bedeutsamkeit teilzuhaben. Kaltenmeier stützte sich mit beiden Ellbogen auf die Theke und redete mit erfahrungsschwerer Stimme. Er sprach gegen die Flaschen und Gläser im gegenüberliegenden Buffetschrank und er hatte es gern, dass es auf beiden Seiten Menschen gab, die ihm zuhörten. Ich merkte, für Linda war Kaltenmeier eine Instanz, auf die es ankam. Er redete jetzt über die Peripetie, auf die sich sein Roman zubewegte. Ich merkte mir das Wort, ich würde es morgen früh nachschlagen. Nach 20 Minuten ging Kaltenmeier auf die Toilette. Linda sagte mir, dass er ein Kollege von ihr war und in der Wirtschaftsredaktion arbeitete. Sie fügte hinzu, dass ich ihn nicht auf seine Tätigkeit bei der Zeitung ansprechen sollte. Ich wollte wissen, warum, aber da kam Kaltenmeier schon zurück. Er nahm einen langen Schluck und sagte, er sehe sich in der Tradition von Jean-Paul und Arno Schmidt. Den Namen Jean-Paul hatte ich schon mal gehört, den Namen Arno Schmidt noch nicht. Nur so, wie Arno Schmidt das vorgemacht hat, sagte Kaltenmeier, kann man heute noch einen Schelmenroman schreiben. Linda nickte und schob sich näher an Kaltenmeier heran. Obwohl er vermutlich ein wenig betrunken war, blieben seine Sätze klar und eindrucksvoll. Linda und ich hörten ihm bis nach Mitternacht zu. Danach bestellte ich ein Taxi und fuhr beglückt nach Hause. Während der Fahrt war ich überzeugt, dass ich an diesem Abend 2 Schriftsteller kennengelernt hatte, von denen die anderen Menschen, die nicht in so begünstigten Verhältnissen lebten wie ich, bald sprechen würden. Der Personalchef der Spedition steckte mich für einige Wochen in die Abteilung Registratur. Die Arbeit, die ich hier zu erledigen hatte, war die schlichteste der ganzen Firma. Allerdings auch in meiner besonderen Situation die für mich passendste. Wegen meines inzwischen anstrengend gewordenen Nachtlebens als Reporter war ich dankbar für ein tagsüber ruhiges Bürodasein. Es gab jeden Tag Berge von Rechnungskopien, Ladelisten, Borderos, Telexen, Buchungsmitteilungen, Lohnlisten, Lagerbestandsmitteilungen, Schadensmeldungen und Briefen, die alphabetisch in die richtigen Ordner einsortiert und wieder herausgesucht werden mussten. Ich arbeitete allein mit Frau Kiefer, einer etwa 30-jährigen stillen Frau. Unsere Schreibtische waren im Winkel von 90 Grad einander zugeordnet, damit wir uns leicht zuarbeiten konnten. Für das Wort Telefon verwendete Frau Kiefer das damals schon veraltete Wort Fernsprecher. Der Prokurist mit der Klingel auf dem Tisch hatte in dieser Abteilung keinen Einfluss. Frau Kiefer missbrauchte mich nicht als Laufbursche oder Hausdiener, im Gegenteil, sie fragte mich zuweilen, ob sie mir aus der Kantine etwas mitbringen oder ob sie sonst etwas für mich erledigen könne. Oft trug sie ein weinrotes Kostüm und eine hochgeschlossene weiße Bluse darunter. Mehrmals am Tag sah sie an sich herunter und sagte, dass sie seit der Schwangerschaft zugenommen hätte. Dabei stieß sie eine Sequenz belustigter Töne aus, die sie mit einem Seufzer beendete. Es war Frau Kiefer erlaubt, vermutlich weil es in der Registratur keinen Publikumsverkehr gab, ihr Kind mit ins Büro zu bringen. Meistens dienstags und freitags grappelte und rutschte ein etwa 2,5-jähriges Kind zwischen den Regalwänden umher und brachte ulkige Wortstöße hervor. Frau Kiefer sah mich dabei an und hatte es gern, wenn ich Vergnügen an den Anstrengungen ihres Kindes zeigte. Frau Kiefer freute sich auf den Betriebsausflug und den nächsten Urlaub mit ihrer kleinen Familie. Sie war mit einem Chemiewerker verheiratet, der sie gelegentlich von der Arbeit abholte. Dann hob sie ihm das plappernde Kind auf den Arm und sah dabei zu mir her, weil sie es auch gerne hatte, wenn ich der Kindübergabe zusah. Schon nach ein paar Tagen behauptete ich, für die Berufsschule Tätigkeitsberichte tippen zu müssen. In Wahrheit schrieb ich neuerdings einen Teil meiner Zeitungsartikel in der Schutzzone der Registratur. Frau Kiefer war zwar meine Vorgesetzte, aber sie hatte nicht die Angewohnheit, plötzlich ihren Platz zu verlassen und um mich herumzugehen oder sich gar über mich und meine Arbeit herabzubeugen. Wegen eines Zwischenfalls war ich bei Frau Kiefer seit kurzem besonders gut angesehen. Ich brachte dem Chef der Exportabteilung die Kopie einer Zolldeklaration. In den Augenblicken, als ich das mit einer Glaswand vom übrigen Raum abgetrennte Büro des Exportchefs verließ, erlitt Herr Riedinger einen starken epileptischen Anfall. Ich hatte bis dahin nur undeutlich gewusst, was ein Epileptiker ist, aber jetzt sah ich, wie sich Herrn Riedingers Körper in wenigen Sekunden verkrampfte und wie Herr Riedinger dabei umfiel. Der eher schmächtige Exportchef und der als gehemmt geltende Herr Schäfer stürzten von ihren Plätzen hoch und versuchten, den sich am Boden wälzenden Herrn Riedinger festzuhalten, was ihnen nicht gelang. Der Exportchef gab mir die Anweisung, mich ebenfalls an der Ruhigstellung von Herrn Riedinger zu beteiligen. Ich nickte blöde und beugte mich hinab. Ich bog den seitlich weggedrehten Körper auf den Rücken und setzte mich in der Art eines Reiters auf Herrn Riedingers Brust. Dann klemmte ich ihm meine beiden Knie auf die Schultern. Eine Kontoristin setzte sich auf die Beine, die Chefsekretärin legte sich auf den linken Arm, Herr Schäfer auf den rechten. Eine Telefonistin eilte herbei und knüllte ein weißes Taschentuch zusammen und steckte es in Form eines Knebels in Herrn Riedingers Mund. Zweimal schien es so, dass ich den ungeheuren Kraftstößen aus Herrn Riedingers Brust nicht standhalten konnte. Nach 2 Minuten ließen die Krämpfe deutlich nach. Die Telefonistin zog das Taschentuch aus Herrn Riedingers Mund. Ich stieg von seiner Brust herunter wie nach einem gewonnenen Rennen. Die Kontoristin besorgte ein Kissen und schob es unter Herrn Riedingers Kopf. Ich wollte schon weggehen, aber der Exportchef sagte, bleiben Sie noch eine Weile, es können Nachkrämpfe kommen. Aber es kamen keine Nachkrämpfe mehr. Die Chefsekretärin öffnete Herrn Riedinger das Hemd und die Hose. Ich setzte mich auf einen Stuhl und betrachtete Herrn Riedingers Gesicht. Zum ersten Mal sah ich, was das ist, Totenstarre, Leichenblässe, Lippenpläue. Herr Riedinger war nicht tot, er war nur total erschöpft und schlief ein. Die Kontoristin fuhr mit dem Handrücken 2-mal über Herrn Riedingers Gesicht. Um seinen jetzt reglosen Körper herum bildete sich eine Art Schlafwache, bestehend aus 4 Angestellten, 2 Lehrlingen und dem Exportchef. Nach etwa 10 Minuten Schlafwache stöhnte Herr Riedinger. Er verlangte Wasser. Von mir aus hätte die Schlafwache eine ganze Stunde dauern können. Es war schön, dem Kleinlautwerden der Lebenden in der Nähe eines todähnlichen Körpers zu lauschen. Herr Riedinger zog die Knie an und richtete sich auf. Er entschuldigte sich und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Einige Stunden später, kurz vor Feierabend, erschien er mit einer Flasche Sekt in der Registratur und bedankte sich bei mir. Frau Kiefer erhob sich respektvoll. Sie hatte von meinem Eingreifen schon in der Mittagspause gehört. Als wir wieder allein waren, sagte sie: »Ich hoffe immer, dass ich nicht in der Nähe bin, wenn Herr Riedinger umfällt.« »Sie würden genauso helfen wie die anderen auch«, sagte ich. »Da täuschen Sie sich«, sagte Frau Kiefer. »Ich würde ebenfalls umfallen, vor Schreck, und zwar ganz schnell.« Wir lachten.